Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon, Henning von Löwies. Es war einmal ein Land der Dichter und Denker, das sich durch herausragende Leistungen einen Namen machte und in dem die Wiege der Raumfahrt stand. Lang, lang ist's her. Heute sind die Deutschen schon froh, zumindest in puncto Fußball, nicht auf der Verliererbank zu sitzen. Morgen kann Deutschland sogar Weltmeister werden. Schauplatz Yokohama. Kahn im Finale. Stefan Willicke in der Zeit. Deutschland wird Fußballweltmeister. So viel darf man verraten und wir Zuschauer stehen ratlos herum. Rauschhaft. Glücklich sind wir und rauschhaft verwirrt. Finale. Wie konnte das geschehen? Uns gehen die Argumente aus. Deutschland rempelt, stochert und gewinnt. Nein, so simpel ist es natürlich nicht. So simpel darf es nicht sein. Eine Erklärung bitte. Und da läuft auch schon eine herum. Kahn, der Hüter der Republik. Ein Torwart lässt seine Koteletten wachsen und faustet sein Land ins Endspiel. Kahn, der Nationalheld. Der letzte Mann soll der Erste sein. Unser Kahn. Schon der Name klingt wie ein Befehl. Er hat angeordnet, Weltmeister zu werden. Mag auch sonst alles in Frage stehen. An ihn glauben wir, an ihn allein. Und schweigen über Völlers Rumpelfüßchenbrigade mit der Überdosis Glück. Nichts mehr wissen wollen wir von den ratternden Fußballerklärmaschinen, dem kompetenzelnden Netzer, dem frotzelnden Breitner. Nichts mehr hören wollen wir von den Assoziationsgewaltigen, die jeden missglückten Querpass in eine Parabel auf die Lage der Nation umdeuten. Finale. Zwei Mannschaften, zwei Trainer und Deutschland gewinnt. Fußball ist ein einfaches Spiel. Entscheidend ist am Ende immer die Kahnfrage. Gleichgültig, ob die deutschen Balltreter nun reüssieren oder nicht, ihr Trainer soll Ehrenbürger in seiner Heimatstadt werden. Der Mann heißt bekanntlich Völler und sein Auftritt in Fernost war sehenswert. Zuweilen sehenswerter als das Gekicke auf dem grünen Rasen. Jürgen Roth hat Völler und seine Kollegen beobachtet. Gestengewese von der Trainerbank. Roth in der Ost-West-Wochenzeitung Freitag. Viele Trainer, viel Tragik, viel Gestengewese. Hier überwogen Trägheit und Resignation, dort gewichtiges Kritzeln, Sorgenfalteneinlagen und zielloses Randalieren. Obmann, fragte Premiere-Moderatorin Monika Lierhaus am 10. Juni, auch mal einen Trainer zum Spieler des Tages ernennen kann? Italiens zuverlässig wuseligen Grand Maestro Trapattoni? Den türkischen Taktikhändewedler Senol Güneş? Oder Japans rüden Leihfranzosen Philipp Toussier? Oder etwa den Kurzzeit-Kameruner Winnie Wahnsinn? Der rastlose Wanderer zwischen Seitenlinie und Bank brachte immerhin die Erkenntnis auf dem Weg zum Arbeitsamt. Fußball hängt von so vielen Faktoren und Kleinigkeiten ab, manchmal von der Höhe des Rasens. Oder halt doch den luchsenden, springteuflischen, zuweilen engagierten Armeverschränker Rudi Völler, der Programmzeitschrift TV14 an Berti Vogts Diktum »Wir Trainer sind einsam« anknüpfend gesteckt hatte, »Der Trainer ist allein? Ach was, den deutschen Charakterkracher wollen wir weder prämieren noch umschmeicheln und daher final an die LVZ übergeben. Was er sagt, ist Gesetz. Er beweist, wie stets, Charakter und keiner seiner Männer traut sich, so charakterlos zu sein wie noch bei der EM.« Mit dem dürften wir dann auch den dritten Weltkrieg gewinnen. Deutschland vor dem Finale. Wie immer das Finale auch ausgehen mag, Brasilien ist schon jetzt Weltmeister. Zahl-Weltmeister. Astrid Prange im Rheinischen Merkur. Brasilien tritt weltmeisterlich auf. Nicht nur im Fußballstadion, auch auf den internationalen Finanzmärkten gebührt dem Land höchste Anerkennung. Denn trotz aller internen und externen Krisen kommt es seit Jahren pünktlich seinem Schuldendienst nach. Allein für die Bedienung der Zinsen bringt es jährlich 50 Milliarden Dollar, 10% seines Bruttosozialproduktes auf. Auf dem Fußballplatz durften die Deutschen sogar die US-Amerikaner besiegen. In der Weltarena sieht's anders aus. Dort gibt es keine Schiedsrichter. Dort unternimmt Washington alles, damit möglichst viele nach der Pfeife der USA tanzen. Doch der weltweite Widerstand gegen die Supermacht wächst. Im Namen der Völker. Der internationale Strafgerichtshof nimmt seine Arbeit auf, trotz Widerstands der USA. Christian Schmidt-Heuer in der Zeit. Die Anschläge vom 11. September, die den alten Ruf der Vereinten Nationen nach einem internationalen Strafgericht für Verbrechen gegen die Menschheit bestätigten, haben Washington nur noch mehr vom Rest der zivilisierten Welt entfremdet. Die USA lehnen das Welttribunal nun erst recht ab. In ihren Krieg gegen den Terrorismus, dessen Regeln sie, zum Teil unter Umgehung internationaler Abkommen, selbst bestimmen, soll ihnen keine universelle Instanz reinreden können. Sie weichen selbst der eigenen ordentlichen Gerichtsbarkeit aus, transferieren Verdächtige in Länder, die Folter erlauben, und wollen Militärtribunale außerhalb der USA einsetzen. In der vergangenen Woche hat die Regierung Bush dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt, wonach alle militärischen und zivilen Angehörigen von UN-Friedensmissionen nicht vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden dürfen. Der Staat Israel entzieht sich seit Jahren allen Verpflichtungen, die ihm von den Vereinten Nationen auferlegt werden. Er kann sich das leisten, weil er weiß, dass er die Supermacht Amerika im Rücken hat. Die Israelis haben sich auf Arafat eingeschossen. Ganz auf dieser Linie die jüngsten Töne aus dem Weißen Haus. Bush cancelt Arafat. Lutz Herden im Freitag. Die Amerikaner haben ihre Rhetorik auf die Höhe ihrer Politik gebracht. Es zeugt von traurigem Zustand der UNO und deren wachsenden Minderwertigkeitskomplexen, wenn ein kniefälliger UN-Generalsekretär so tut, als sei das ein Durchbruch. Wahrscheinlich kann man aus Opportunismus und Selbstmitleid die Botschaft, dass sich nichts bewegen wird, als Schritt nach vorn empfinden. Denn die Aussichten für eine Staatsgründung in Palästina, ob nun mit oder ohne Arafat, sind so schlecht wie seit dem israelischen Triumph beim Sechstagekrieg von 1967 nicht mehr. Wenn davon überhaupt im Sinne einer Option die Rede ist, dann verknüpft mit einem Diktat an Bedingungen. Sie zielen auf ein Ensemble palästinensischer Homelands, denen die Weihen eines Staates zu verleihen, die Geschichte dieses Konflikts zweifellos um eine Absurdität bereichern dürfte. Die Souveränität der Seychellen wäre gigantisch im Vergleich zu den Spielräumen eines solchen Staates Palästina. Was geschah wirklich in Afghanistan? Fest steht, dass Massengräber entdeckt wurden und dass es in Mazar-i-Sharif ein Massaker gab. Zeugen sagen aus, US-Soldaten hätten daran mitgewirkt. Doch die Spurensuche vor Ort erweist sich als schwierig. Was man in Mazar alles findet? Julianas Grena und Ulrich Ladorne in der Zeit. In der Festung Kalal-i-Jangi bei Mazar gibt es heute fast keine Gefangenen mehr. Wir werden zu einer Reihe von Zellen gebracht, die isoliert in einem Hof stehen. Die Gefangenen sprechen frei und wirken nicht eingeschüchtert durch die Anwesenheit des Gefängnisdirektors. Sie beschreiben etwas, das in dem allgemeinen Gemetzel und der relativen dünnen Berichterstattung darüber bisher nicht bekannt war. Einen Fall von zumindest bemerkenswert rücksichtsloser Kriegsführung. Als die Nordallianz bereits in Mazar-i-Sharif eingerückt war, hätten sich mehr als ein halbes Dutzend Taliban in der Schule Sultan Rasia verschanzt im Zentrum der Stadt. Es seien Pakistani, Tschetschenen und Araber gewesen. Sie hätten erbitterte Gegenwehr geleistet. Auch in diesem Fall sei der Widerstand durch amerikanische Bomben gebrochen worden. Das Ergebnis? 570 Opfer. Die Leichen hat später das Rote Kreuz eingesammelt. Die Bestatter erhielten $1 pro Tag. Die Geschichte von der Schule bestätigt uns Nasrin, eine Aktivistin einer afghanischen Frauenorganisation. Die Toten von Sultan Rasia waren bisher keine Nachrichtenzeile wert. In Deutschland ist Wahlkampf. Zeit, über Probleme, Missstände, Miseren zu reden, sollte man meinen. Und was geschieht? Kartell des Schweigens. Simon Häusser in der Weltwoche. Die ruhige Hand Schröders unterscheidet sich von Helmut Kohls Aussitzen vor allem, weil diesmal das wirtschaftspolitische Abwarten medientauglicher etikettiert wurde. Die Probleme wachsen exponentiell. Der Wille, sie anzupacken, noch nicht einmal linear. Das deutsche Volk schrumpft. Von heute 82 Millionen auf geschätzte 63 Millionen in 50 Jahren. Laut einer UNO-Studie müssten in den nächsten Jahrzehnten über 25 Millionen Menschen nach Deutschland einwandern, um die Zahl der Erwerbstätigen auf heutigem Niveau zu halten. Massive Einwanderung aber scheidet als politische Option wohl endgültig aus, seit in Europa die Euphorie für Multikulti, der Angst vor Multitumulti, gewichen ist. Daher wird man um eine Erhöhung des Rentenalters mittelfristig nicht herumkommen. Wer solches aber laut sagt, redet sich ins politische Abseits, auch nach der Wahl. So flüchtet sich die Union in ihrem Wahlprogramm konsequent in die hehren Gefilde des Grundsätzlichen und verspricht, Deutschland menschlich zu gestalten. Vor Jahren schon forderte der damalige Bundespräsident Roman Herzog, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Bis heute ruckt es nicht spürbar. Das war der Blick